und sie schwören im zweiten ihrer vier Gelübde, dass sie bei der Aufnahme ablegen müssen, Zitat, allen einem schottischen Meister obliegenden Schuldigkeiten nachkommen zu wollen, bereit und willig zu sein, die Arbeit zu treiben, an welchem Orte von ihrem Architekten anbefohlen wird, und nach äußerstem Vermögen unsere Brüder zu verteidigen, dafern ihnen eine Unterdrückung bereitet oder an ihnen ausgeübt werden soll. Zitat Ende. Das dritte Gelübde, das die Aufgaben klar festlegt, verpflichtet den Bruder Hochgrat Maurer noch überdies, nach äußerstem Vermögen für die Verbreitung des Ordens zu sorgen, die Freimaurerwissenschaft fortzupflanzen, wie es harmlos heißt, die untergebenen Brüder Freimaurer zur Arbeit zu ermuntern und in der Maurerkunst zu unterweisen, desgleichen von allen Enden der Erde taugliche Arbeiten und Baugerätschaften zur Aufbauung des Tempels anzuschaffen. Er gelobt, Zitat, sich weder durch Feuer und Flamme, noch was für Unterdrückungen, noch Verfolgungen abschrecken zu lassen, mit Standhaftigkeit die Einigkeit, den Zuwachs und die Ehre des Ordens zu verteidigen und dafür zu streiten, wo und wenn es erfordert wird. Zitat Ende. Das Gelübde schließt, Zitat, wenn ich dagegen verbreche, so willige ich ein, alle die Strafen und Begegnungen zu leiden, zu welchem ich mich selbst und freiwillig durch meine zuvor gegebene Verbindung als schottischer Meister in solchem Falle aufs Neue verurteile, und dieses alles, ohne dass ich es wagen dürfte, die mindeste Barmherzigkeit zu begehren. So wahr mir Gott, der höchste Architekt, helfe. Zitat Ende. Wofür diese eidlichen Gelübde in den Schottengraden abgelegt werden, kann kein Zweifel sein, denn in den Meisteransprachen wird die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und die Zerstreuung der Juden in grellen Farben geschildert und der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass der Tempel wieder aufgerichtet würde. Wir wissen, dass die vier Eide des 30. Grades, des Kadosch-Grades, noch weitgehender sind. Sie sagen allen nicht freimaurerischen Gewalten, namentlich auch jedem völkischen Staat, den Kampf an. Zitat, unter die Füße trete ich die königliche Krone, nicht als Symbol einer besonderen Regierungsform, sondern als Symbol frecher, unverantwortlicher, das heißt nicht jüdischer Macht. Zitat Ende. Nur völlige freimaurerische Verblödung kann die Brüder Freimaurer nicht klar sehen lassen, welchem Zweck sie dienen, falls in den Schottengraden es wirklich noch Harmlose gibt, die den Sinn des Ganzen nicht verstehen, und solche sollen tatsächlich leben. Die Mitglieder der Schottengrade der altpreußischen Großlogen sind politische Werkzeuge zur Erreichung der jüdischen Weltherrschaft. Natürlich nicht alle. Es gibt auch dort, wie ich schon andeutete, harmlos Verblödete, die sich über das Ritual gründlich den Kopf zu zerbrechen haben. Man kann sich eines Lächelns nicht verwehren, wenn zum Beispiel in dem Leitfaden durch die Ordenslehre der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland vom Bruder Otto Hieber im 8. Heft der Grad des Ritters von Westen zu lesen ist, Zitat, der Ritter von Westen erhält die letzten Handschuhe, obschon er im Kapitel keine mehr trägt. Meiner Meinung nach sollten sie hier nicht in Wegfall kommen, da gerade in diesem Grade der Kampf mit der Finsternis eine große Rolle spielt. Bei der Überreichung wird gesagt, dass wir sie bewahren sollen, wobei es unentschieden bleibt, ob darunter aufbewahren oder behüten gemeint sei. Ersteres würde kaum einen Sinn haben, da wir ja schon das erste Paar Manneshandschuhe, das wir im Johannes-Lehrlingsgrad erhalten, aufzubewahren haben. Es ist sehr zu wünschen, dass hier Klarheit geschaffen werde. Zitat Ende. Andere Brüder der Schottenlogen werden damit beschäftigt, freimaurerische Geschichte zu studieren und ihre Anfänge zu ergründen und bis ins graue Altertum zu verfolgen. Andere schauen immer wieder mit sehnsüchtigen Blicken nach dem Geheimnis aus, das ihnen die menschliche Vollendung bringen soll, aber ihnen in so unschöner Weise noch immer vorenthalten wird. Auf diese Harmlosen kommt es nicht an, sofern sie nicht die freimaurerische Verblödung weiter verbreiten helfen. Für die Geschichte der Völker kommen die Mitglieder der roten Schottenlogen in Betracht, die in das öffentliche Leben der Völker als Werkzeuge der ihnen übergeordneten schwarzen oder geheimen Logen oder unmittelbar der unsichtbaren Väter eingreifen, je nachdem selbst handelnd, hemmend oder verwirrend oder mittelbar durch vergewaltigte, in Schuld verstrickte oder betörte Profane, aber in jedem Fall um die Ziele des jüdischen Volkes verwirklichen zu helfen. Dahin leiten sie auch die Johanneslogen und beaufsichtigen, beeinflussen und bespitzeln die Brüder niederer Grade, damit sie in gleicher Zielrichtung arbeiten. Ob sie dabei bewusst oder auch nur aus freimaurerischer Suggestion heraus tätig sind, ist für die profane Welt gleich. Das Wesen der Hochgrade und ihre politischen Absichten versinnbildlicht sich am besten durch die Schilderung der Aufnahme in die schwarze, unsichtbare Loge, wie sie uns auch Hepata beschreibt, und die nach derselben Quelle von Schottenlogen unmittelbar zu den unsichtbaren Vätern führt. Hephata leitet sie mit der bei Hochgradbrüdern üblichen Floskel ein, die ihn vor der Rache schützen soll, und schreibt dann, Zitat,